Am 30. Januar 1933 haben wir die Erfüllung unserer Wünsche und unserer Hoffnungen erlebt. Und es ist vielleicht unsere tiefste Beglückung, die 700-Jahr-Feier der Reichshauptstadt in einem deutschen Deutschland und in einer nationalsozialistischen Stadt wieder zu feiern. Wenn wir jetzt durch die Straßen dieser Stadt fahren und sehen Tausende und Zehntausende und Hunderttausende von fröhlichen, optimistischen und begeisterten Menschen, dann geht uns vielleicht eine Ahnung davon auf, dass unsere Aufgabe nicht nur eine wirtschaftliche oder nur eine politische oder nur eine soziale gewesen ist, sondern dass das eine Aufgabe am Menschen war. Dass wir nicht nur diese Stadt in ihrem äußeren Bilde geändert haben, sondern dass wir sie geändert haben auch in den Menschen. In den Menschen der oberen, der mittleren und der unteren Schichten. Und dass der üble Beigeschmack, den man sonst im Lande empfand, wenn von Berlin oder vom Berliner die Rede war, dass dieser üble Beigeschmack nun geschwunden ist. Dass wir Berlin von diesem üblen Ruf befreit haben, indem wir eine parasitäre jüdische Oberschicht beseitigten und das, was am Berliner gut und schön war, nämlich sein Fleiß, seine Tüchtigkeit, seine Lebensbejahung und seinen Lebensoptimismus, seinen Lebenshumor und seinen Lebenswitz, seine Beweglichkeit, seine Disziplin, seine Hinneigung zu soldatischen Eigenschaften und Tugenden, dass wir alles das wieder haben zum Durchbruch kommen lassen. Und deshalb ist es nicht nur für uns in diesem kleinen Kreise, die wir das Glück und die Ehre besitzen, an irgendeiner Stelle der Reichshauptstadt führend tätig zu sein, eine besondere Freude und ein besonderes Ereignis, das 700-jährige Bestehen dieser Stadt feiern zu können. Das ist nun ein Freudenfest für die ganze Stadt. Und von diesem Freudenfest schließt sich niemand aus. Es wird ebenso gefeiert in den vornehmen und feinen Vierteln des Westens wie in den Arbeitervierteln des Ostens und des Nordens. Ein Fest, das die ganze große, uns allen so ans Herz gewachsene 4,5 Millionen Stadt vereint und verbindet. Und so, glaube ich, können wir am besten unsere Wünsche für die Reichshauptstadt, die uns allen so lieb und teuer geworden ist, am liebsten und teuersten vor allem denen, die hier nicht geboren waren, sondern die in ihr ihre Wahlheimat gefunden haben. Ich glaube, so können wir unsere Wünsche für diese Stadt am besten zusammenfassen, indem wir sagen, möge Berlin in alle Zukunft, bis in die Zeit, in der man hinter die 700 eine neue Null setzen wird, das bleiben, was es immer gewesen ist. Eine fleißige, eine lebensbejahende und eine nationalsozialistische Stadt. Die treueste Gefolgschaft der nationalsozialistischen Bewegung und unseres Führers.